Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Professor van Dusen und der Mafiamord. Prophetischen Traum, wie sich herausstellen sollte. Ich saß in einem italienischen Restaurant. Aufessen! Essen Sie auf, Mr. Hedge! Vor mir auf dem Tisch stand eine Schüssel Spaghetti, so groß wie die Kuppel vom Kapitol. Aufessen! Essen Sie auf, Mr. Hedge! Diese gewaltige Menge sollte ich ganz allein aufessen. Aufessen! Essen Sie auf, Mr. Hedge! Mein Chefredakteur saß mir gegenüber. Aufwachen! Wachen Sie auf, Mr. Hedge! Aufwachen! Wachen Sie auf, Mr. Hedge! Nein! Nein, ich kann nicht mehr! Bitte, Sir, wachen Sie auf! Sie werden am Telefon verlangt! Das war natürlich nicht der Chefredakteur. Das war Henry, mein kombinierter Kammerdiener, Butler und auch Chauffeur, wenn ich keine Lust habe, meinen Wintersport selbst zu fahren. Henry stand vor meinem Bett im Schlafrock und hielt mir auf silbernem Tablett den tragbaren Telefonapparat unter die verschlafene Nase. Aha. Wie spät, Henry? 6:15, Sir. Was? Her mit dem Hörer. Was fällt Ihnen ein? Wissen Sie, wie spät es ist? Ich meine, wie früh? Ja, aber selbstverständlich kenne ich die Uhrzeit, mein lieber Hedge. Es ist jetzt genau 5:46 und 8 Sekunden am 11. April des Jahres 1900. Professor Dr. Augustus van Dusen, der große Wissenschaftler und mindestens ebenso große Amateurkriminologe, genannt die Denkmaschine, darf so manches, was andere nicht dürfen. Aber einen müden Menschen mitten in der Nacht aus dem Bett zu holen, das geht dann doch ein bisschen zu weit. Mitten in der Nacht? Machen Sie sich nicht lächerlich, Hedge. Es wird bereits hell. So, und was wollen Sie, Professor? Ich wünsche, dass Sie sich umgehend zu mir bemühen. Was denn, Sie meinen, jetzt gleich? Sofort, mein lieber Hedge. Stehenden Fußes auf der Stelle. Ach, das ist doch nicht Ihr Ernst, Professor. Ein Professor van Dusen, mein lieber Hedge, pflegt nicht zu scherzen. Sie legen Wert darauf, als mein kriminologischer Assistent zu gelten. Haben Sie also die Güte, Ihres selbst auferlegten Amtes zu walten und sich ohne jede weitere Verzögerung in meinem Hause einzustellen. Ich erwarte Sie in einer halben Stunde. Zuerst wollte ich mich ja umdrehen und weiterschlafen. Dann siegte die Neugier und die Disziplin des geschulten Van Dusen-Assistenten. Kurz vor 6:30 stand ich im Salon des Professors. Ungefrühstückt, schlecht rasiert und noch schlechter gelaunt. Und was war der Grund für diese ganze Aufregung? Dieses Objekt, mein lieber Hedge. Ein Umschlag. Ein gewöhnlicher brauner Briefumschlag. Ungefähr 20 mal 30 Zentimeter. Ausgezeichnet beobachtet, mein lieber Hedge, trotz Ihrer verquollenen und leicht blutunterlaufenden Augen. Ein Umschlag, adressiert an meine Person. Keine Briefmarke, das heißt nicht mit der Post gekommen. Eine bemerkenswert scharfsinnige Deduktion, mein lieber Hedge. Das frühzeitige Aufstehen scheint Ihre analytisch-kombinatorischen Fähigkeiten günstig zu beeinflussen. Vor einer Stunde, so berichtete der Professor, hatte seine Türglocke angeschlagen. Diener James sah nach, weit und breit kein Mensch. Eine schwarze Kutsche verschwand mit hoher Geschwindigkeit um die nächste Ecke, und auf der Fußmatte lag der bewusste Umschlag. Professor Van Dusen war nicht im Bett. Professor Van Dusen schläft selten oder nie. Professor Van Dusen arbeitete in seinem Labor, und als James ihm den Umschlag apportierte, unterzog ich ihn und vor allem seinen Inhalt einer eingehenden Inspektion. Ach, war was drin? Ah, anscheinend lässt der intelligenzfördernde Effekt der frühen Stunde bei Ihnen nach, mein lieber Hedge. Hätte ich Sie einer leeren Hülle wegen zu mir bestellt, ein Umschlag ohne Inhalt, das wäre wie ein Grab ohne Leiche. Sehr richtig, mein lieber Hedge. Ja, und was war denn nun drin, Professor? Überzeugen Sie sich selbst, mein lieber Hedge. Eine Fotografie. Na. Haben Sie gesehen, was da drauf ist, Professor? Welche Frage, mein lieber Hedge. Selbstverständlich habe ich die auf der Fotografie abgebildete Szene auf das Genaueste studiert. Die Fotografie zeigte auf gelblichem Glanzkarton folgendes Bild. Ein alter Knabe mit weißem Haar und weißem Schnauzbart, aufgedonnert in Frack und steifem Hemd, saß starr auf einem Sessel, Füße zusammen, Hände auf den Lehnen, Gesicht nach vorn. Soweit ein typisches Porträt. Aber der Rest war gar nicht typisch. Die Augen waren erschreckt aufgerissen und sahen nicht in die Kamera, sondern nach rechts. Und dazu hatten sie auch allen Grund, denn rechts stand eine unheimliche Gestalt. Schwarze Hose, schwarzer Pullover, schwarze Pudelmütze, schwarze Maske und schwarz war auch der Revolver, den die Gestalt dem Alten an die Stirn hielt. Ganz klar, der Schwarze war gerade dabei, den Alten zu erschießen. Das Gesicht des Opfers kam mir irgendwie bekannt vor. Ich überlegte, drehte die Fotografie hin und her, und dabei fiel mir noch etwas auf. Eine dunkle Markierung auf der ansonsten leeren Rückseite. Der schwarze Abdruck einer Hand. Die schwarze Hand. La mano nera. Ihnen ist dieses Zeichen bekannt, mein lieber Hedge? Ihnen nicht, Professor? Sie sollten sich ab und zu doch mal herablassen, in die Daily New Yorker zu gucken. Erst neulich gab es da einen erstklassigen Artikel. Von Hutchinson Hedge, wie ich vermute. Sie vermuten richtig, Professor. Und wenn Sie diesen Artikel gelesen hätten, dann wüssten Sie jetzt Bescheid über die schwarze Hand alias die Mafia. Jenen, ich zitiere wörtlich aus besagtem Artikel, jenen schaudererregenden, geheimen Bund von Kriminellen, welcher vor undenklichen Zeiten auf der Insel Sizilien begründet, durch italienische Einwanderer über den großen Teich transportiert wurde und nunmehr auch bei uns sein erschreckliches Unwesen treibt. Wie mit Krakenarmen überzieht das schwarze Spinnennetz der Mafia. Danke, mein lieber Hedge. Das mag als Probe Ihrer blumigen Prosa genügen. Die Mafia also. Ein Unterweltphänomen. Eine Organisation des professionellen Verbrechens. Für derart banale Formen der Kriminologie pflegt ein Professor Van Dusen sich bekanntlich nicht zu interessieren. Dafür interessiert sich diese banale Form der Kriminologie umso mehr für Professor Van Dusen. Glauben Sie, mein lieber Hedge? Wozu hat man Ihnen, gerade Ihnen, Professor, diese Fotografie geschickt? Und hinter der Fotografie steckt die Mafia. Das steht fest. Mir ist nämlich inzwischen eingefallen, wer der Alte auf dem Bild ist. Don Pasquale Malavita, der Boss der Mafia in New York und Umgebung. Patrino ist der Fachausdruck, das heißt Pate. Ach, Sie kennen ihn? Nicht persönlich, niemand kennt Don Pasquale, außer seinen Gangster natürlich. Er lebt völlig zurückgezogen irgendwo am Hudson, lässt keinen an sich ran. Aber in unserem Archiv ist eine Fotografie von ihm und darauf sieht er genauso aus wie hier. Merkwürdig. Eine Fotografie, auf welcher der Mord an einem, wie sagten Sie, mein lieber Hedge, Mafia-Paten dargestellt ist. Wer hat mir dieses hochinteressante Corpus Delicti zugestellt? Aus welchem Grunde, zu welchem Zwecke? Was fange ich damit an? Soll ich es der Polizei übergeben? Das ist die große Frage, wie der berühmte Professor Van Dusen zu sagen pflegt. Fasse ich jedoch gewisse irritierende Details ins Auge, die höchst eigentümliche Kontur des maskierten Mörders zum Beispiel, so erscheint eine weitergehende technische Untersuchung der Fotografie vordringlich, ja zwingend geboten. Kommen Sie, Hedge. Wohin, Professor? In die Universität. Bei starker Beleuchtung unter einem hochempfindlichen Mikroskop wird die mysteriöse Fotografie ihre Geheimnisse preisgeben und meine Vermutungen bestätigen. Ja, nun kommen Sie schon. Oder wollen Sie mich nicht begleiten? Doch, Professor, sehr gerne. Sagen wir in etwa einer Stunde. Sie haben geläutet, Herr Professor? Ich habe geläutet, James. Sie bringen uns jetzt ein anständiges Frühstück, Rührei mit Schinken, Toast, Butter, Marmelade, Orangensaft und eine riesengroße Kanne Kaffee. Herr Professor... Mein lieber Hedge, ich muss schon sagen... Sagen Sie nichts, Professor. Wenn ich nicht auf der Stelle mein Frühstück kriege, trete ich in Streik, in kriminologischen Assistentenstreik. Tun Sie, was Mr. Hedge wünscht, James. Sehr wohl, Herr Professor. Ein seltenes Erfolgserlebnis für Hutchinson Hedge. Halleluja. Ich war immer noch stolz geschwellt, als ich eine knappe Stunde später mit einem leicht säuerlichen Professor Van Dusen vor die Haustür trat. Aber beides, Säuerlichkeit und Stolz, verging uns sehr schnell. Durch die um diese Zeit menschenleere 35. Straße ratterte eine schwarze Kutsche und kam direkt neben uns zum Stehen. Zwei Männer sprangen heraus, einer verstellte uns den Weg und hielt gleichzeitig die Kutschentür auf. Der zweite postierte sich hinter uns mit einer Pistole. Professor Van Dusen, nicht wahr? Steigen Sie ein. Es handelt sich offensichtlich um ein Missverständnis, meine Herren. Wir benötigen keine Droschke. Oder haben Sie etwa eine bestellt, Hedge? Das ist keine Droschke, Professor. Kein Nummernschild, verhängte Fenster und Droschkenkutscher laufen normalerweise nicht mit Pistolen herum. Andererseits, mein lieber Hedge, stellt eine Pistole ein Argument dar, welchem sich unbewaffnete Personen nur schwer widersetzen. Schluss mit den Palavern, ja, einsteigen. Wir haben ja auch, John. La Mama hat nur was vom Professor gesagt. Soll ich ihn umlegen? Immer nein. Langsam, Frankie, immer langsam. La Mama hatte auch gesagt, kein Aufsehen. Wir nehmen beide mit in die Kutsche. Wird's bald. Avanti. Was sollten wir machen? Wir stiegen ein und los ging es im Höllentempo über das Pflaster. Ab und zu öffneten sich die Fenstervorhänge ein bisschen und weil ich New York kenne wie meine Westentasche, wusste ich in etwa, wo es lang ging. Vorbei am Central Park, durch Harlem und über die Washington Heights nach Norden. Immer weiter nach Norden. Wohin bringen Sie uns, meine Herren? Aufs Land, Professor. Wir machen eine kleine Landpartie. Zum Hudson River, nehme ich an. Präzise zum Anwesen eines gewissen Pasquale Malavita. Woher wissen Sie das? 2+2, alter Freund. Ihr Kumpel hat vorhin Avanti, Avanti gesagt. Ganz zu schweigen von den Informationen auf jener erstaunlichen Fotografie, welche ohne jeden Zweifel Sie, meine Herren, heute in aller Frühe auf meiner Türmatte deponierten. Sie, das war eine Idee von La Mama. La Mama hat gemeint, Sie sollten schon mal ein bisschen über die Sache nachdenken. Über welche Sache, mein Guter? Du bist ein Trottel, Frankie. Nicht zu verraten, hatte La Mama gesagt. Ah, wir sind da. Villa Palermo. Villa Palermo, der Landsitz von Don Pasquale Malavita, dem Mafia-Boss, lag in einsamer Gegend über dem Hudson, nicht weit von Spuyten Duyvil. Die Kutsche fuhr durch ein bewachtes Tor in einer hohen, mit Glasscherben besetzten Mauer. Es folgte eine große Grünanlage, eher ein Park als nur ein Garten, wo es von scharfen Hunden nur so wimmelte. Wir hielten vor einem Gebäude, das in die Umgebung von New York passte, wie die berühmte Faust aufs Auge. Ein großes Haus oder ein kleiner Palast im gemischt griechisch-gotischen Stil, knallweiß und überall, wo es ging, Türmchen und Säulen und Marmorbalustraden. Wir hatten allerdings keine Zeit, uns dieses architektonische Wunderwerk von außen zu Gemüte zu führen. Unsere Begleiter scheuchten uns aus der Kutsche über die gewaltige Freitreppe und durch die Halle in einen überladenen Salon. Und hier nahmen sie Aufstellung, rechts und links von einer offenen Flügeltür. Attenzione, La Mama! La ist er, dieser Professore. Ich sehe ihn, ecco. Ein kluges Gesicht, ein gutes Gesicht, molto simpatico. Benvenuto in la Villa Palermo, Professore Van Duden. Mamma, Professore Van Dusen. Dusen. Signora Malavita, wie ich vermute. Sì, Professore. Aber Sie sagen nicht Signora, Sie sagen Mamma. Alles sagen Mamma, la Familia, tutte e tutti. Professor Van Dusen ist nicht jedermann, verehrte Signora. Gestatten Sie also... Sie tun, was der Mama sagt, Professore. Wenn nicht, kriegen Sie Ärger. Gewaltigen Ärger. La Mama war von beträchtlichem Alter und von noch beträchtlicherem Umfang. Sie trug schwarz und sie wollte was vom Professor. Es ging um Papa. Sie meinen Don Pasquale Malavita, Signora. Mama, wollte ich sagen. Sì, Professore. Don Pasquale, il patrino, il gran capo, il mio marito, Papa. Papa è morto, Professore. Assassinato. Ermordet? Sì. Und Sie, Professore, sollen uns sagen, wer es getan hat. Sie sind Spezialista, Kriminalista. Kriminologe, Amateurkriminologe, um präzise zu sein. In der Tat halte ich mir diesbezüglich einen gewissen Ruf zugute, dass jedoch meine bescheidenen kriminologischen Verdienste bis in Ihre Kreise gedrungen sind. Die Signora Mama setzt mich, ich muss es gestehen, in nicht geringe Verwunderung. Oh, Sie sind empfohlen worden, Professore, von mio nipote... Come si dice? Neffe. Sì, Professore. Mein Neffe Rigoletto hat gesagt, Mama, hole Professore Van Drusen. Und ecco, ich habe geholt. Rigoletto? Doch nicht etwa Rigoletto Caruso? Sì, Professore. Rigoletto Caruso. Detective Sergeant Caruso von der New Yorker Kriminalpolizei ist Ihr Neffe? Sì. Ja, in diesem Falle, verehrte gnädige Frau, Madame, Signora und von mir aus auch Mama, gestatten Sie mir die Frage, weshalb lassen Sie sich nicht von Ihrem Neffen kriminologisch unter die Arme greifen? Er ist immerhin ein professioneller Aufklärer von Verbrechen und er gehört zur Familie. Sie kennen Rigoletto, Professore? Nun, ich habe mit ihm zu tun gehabt. Ecco, warum fragen Sie? Sie müssen doch wissen, Rigoletto ist stupido. Un imbecile, un idiota. Bravo, ich meine brava. Sie nehmen mir die Worte aus dem Munde, teuerste Mama. Ah, wer ist das? Mr. Hutchinson Hedge, mein Begleiter und Assistent. Assistente? Ah, capisco. Guardia del corpo. Mein Leibwächter, dies denn nun doch wohl nicht. Wenn ich auf den Schutz von Mr. Hedge angewiesen wäre... Basta, genug geschwätzt. Al fatto, Professore. Sehr richtig, verehrte Mama, zur Sache. Ihr Gatte wurde ermordet. Sì, Professore. Jesera, gestern Abend. Un mysterio, un enigma. Es gibt einen direkten Zeugen, Professor. Der Mord ist sogar fotografiert worden. Und trotzdem... Sì, la fotografia. Sie haben schon Schlüsse gezogen, Professore? Lassen Sie es mich so ausdrücken. Ich habe gewisse Anregungen und Hinweise zur Kenntnis genommen. Ah, va bene. Sie haben alle Möglichkeiten, Professore. Sie bekommen ein Zimmer mit Schreibtisch und Sessel. Wenn Sie brauchen etwas, Sie sagen es Giuseppe Rossi. Er wird alles tun für Sie. Zu Ihren Diensten, Professore. Giuseppe è molto abile, molto valente. Seit Jahren war er rechte Hand von Papa. Er wird Ihnen alles zeigen, Professore. Sie können jeden fragen. Sie können tun, was Sie wollen, Professore. Nur klären Sie auf Mord an Papa. Sie sind un uomo intelligente, un uomo saggio, un genio. Sie werden fertig sein, damit come si dice, mezzanotte. Um Mitternacht. Ein Ultimatum. Sì? Das muss ich mir verbitten. Ich habe ohnehin nicht die Absicht, Ihrem Ersuchen Folge zu leisten. Ein Professor Van Dusen gibt sich nicht mit der Mafia ab. Come? Er will nicht, Mama. Was heißt, er will nicht? Er muss. Wir haben da eine interessante Sitte, Professor. Wer sich weigert, mit uns zusammenzuarbeiten, der muss ein Bad im Herzen nehmen. Ein Bad? Das ist alles? Um die Sache ein bisschen schwieriger zu machen, stecken wir die Füße des Betreffenden in einen Bottich mit feuchtem Zement. Gebadet wird erst, wenn der Zement schön hart geworden ist. Ach so. Ja, ich dachte mir, dass Sie das interessiert, Mr. Hutch. Als Begleiter des Professore müssten Sie ihn nämlich im Falle eines Falles auch in den Hudson begleiten. Professor, das können Sie nicht zulassen. Sehen Sie die Sache doch mal so. Wenn Sie einen Mord aufklären, arbeiten Sie nicht für die Mafia. Sie setzen sich ein für die Gerechtigkeit. Sie haben da nicht ganz unrecht, mein lieber Hedge. Und die rätselhaften Umstände, die geheimnisvolle Fotografie, lockt Sie das nicht ein kleines bisschen? Mein lieber Hedge, Sie haben mich überredet. Ich werde dem Falle meine Aufmerksamkeit schenken. Sie werden mehr tun, Professore. Sie werden den Fall lösen. Und zwar bis Mitternacht. Schöne Aussichten. Wenn wir nicht beide mit Zementpantoffeln in den Bach gehen wollten, musste der Professor den rätselhaften Mord am Mafia-Boss in knapp 12 Stunden aufklären. Nicht gerade viel Zeit. Und darum machte er sich dann auch gleich mit Energie ans Werk. Er bezog das ihm zugewiesene Zimmer und ließ sich erst einmal von Giuseppe alias Joe Rossi über die Vorgeschichte informieren. Don Pasquale Malavita hatte die Villa Palermo nie verlassen und auch dort immer unter dem Schutz von mindestens 2 Leibwächtern nur wenige Menschen gesehen. La Mama, seinen Enkel und Erben Charles und ein paar, wie Rossi sich ausdrückte, leitende Angestellte der Firma. Es gab praktisch nur eine Ausnahme. Der Boss hing sehr an der Verwandtschaft und ließ sich zu besonderen Gelegenheiten fotografieren, um die Lieben in der alten Heimat mit seinem Konterfei zu erfreuen. Jetzt war es mal wieder soweit gewesen. Don Pasquales 75. Geburtstag stand bevor. Der Fotograf wurde herzitiert. Es ist immer derselbe. Ein Landsmann. Esposito heißt er. Tony Esposito. Sein Studio hat er in der Bronx. Gestern Nachmittag um 5 stand er hier vor der Tür, pünktlich wie immer. Wir haben ihn durchsucht, Frankie Salvatore und ich, und nichts Verdächtiges gefunden. Auch wie immer. Haben Sie auch in die Kamera gesehen, Rossi? Haben wir, Professor, wie immer. In der Villa Palermo gibt es eine kleine Dunkelkammer. Esposito darf nämlich mit den Platten nicht aus dem Haus. Er muss sie gleich hier entwickeln und auch die Abzüge hier machen. Ich bin mit Esposito in die Dunkelkammer und habe ihn da seine beiden Kameras aufmachen lassen. Nix. Keine Waffen, alles auf. Wie lange hat die Untersuchung gedauert, Rossi? Halbe Stunde, Professor. Und danach ging Esposito mit seinem Kram in die Bibliothek. Wie immer. Bibliothek? In der Villa Palermo existiert eine Bibliothek? Das Zimmer des Patrino, wo er seine Besprechungen abgehalten hat. Das heißt bei uns Bibliothek. So ist das bei feinen Leuten, hatte La Mama gesagt. Ah ja, ich verstehe, ich verstehe. Weiter, Rossi. In der Bibliothek sah es aus wie immer, wenn der Fotograf kommt. Die Fenstervorhänge waren zugezogen. Der Patrino saß auf seinem Sessel, wurde angestrahlt von 2 starken elektrischen Lampen. Esposito ging rein, machte die Tür hinter sich zu und wir, Frankie und ich, blieben draußen, wie immer. Was Sie nicht sagen, Rossi, Sie befanden sich nicht bei Don Pasquale? Wir durften nicht, Professore. Der Patrino hat es gar nicht gern, wenn man ihm beim Fotografiertwerden zuguckt. Das ist das Wahre. Das war ihm wohl ein bisschen peinlich. So, so, ja. Sie nahmen also vor der Tür zur sogenannten Bibliothek Aufstellung und warteten. Was geschah dann? Erst einmal eine ganze Weile gar nichts. Aber auf einmal, bang, ein Revolverschuss, Smith & Wesson, mittleres Kaliber. Hinter der Tür in der Bibliothek. Wann war das? Moment, wir haben ungefähr eine Viertelstunde vor der Bibliothek gewartet, also... Summa summarum, 5:45. Ja, ja, danke, danke, mein lieber Hedge. Fahren Sie fort, Rossi. Ja, ich sehe Frankie an, Frankie sieht mich an, dann will ich natürlich rein. Drücke die Klinke runter, aber die Tür geht nicht auf. Abgeschlossen von innen. Ich sage zu Frankie, brich die Tür auf. Ich laufe außen rum und steige durchs Fenster. Und als die Bibliothek liegt im Erdgeschoss. Sie, ja. Ich laufe also zur Haustür und dann außen ums Haus und wie ich hinten um die Ecke biege. Da sehe Geduld, Rossi, Geduld. Ihre Erlebnisse hinter dem Hause werden Sie uns zu gegebener Zeit referieren. Bitte treten Sie zurück und überlassen Sie, wenn ich mich so ausdrücken darf, den Zeugenstand Ihrem Kollegen Salvatore. Du bist dran, Frankie. Frank Salvatore, Herr Professor, bereit zur Aussage. Sehr schön, Salvatore. Was taten Sie, nachdem Rossi Sie verlassen hatte? Ich habe die Tür eingeschlagen. Das heißt, eigentlich habe ich sie eingetreten. In welcher Zeit? Ja, so 5 Minuten. Ziemlich lange. Ist doch nicht meine Schuld. Die Tür ist massiv eichig. Niemand macht Ihnen einen Vorwurf, Salvatore. Sie erbrachen die Tür und danach, so nehme ich an, betraten Sie den Tatort. Sie, ja, ja. Es sah wüst aus drinnen, aber das habe ich zuerst gar nicht richtig mitgekriegt. Ich habe bloß den Patrino gesehen, wie er in seinem Sessel hing, und ich habe gleich gewusst, der ist tot. Und wie ich näher rangegangen bin und sein Gesicht gesehen habe, das Blut und das Loch im Kopf, da war es dann ganz klar. Ja, und dann habe ich angefangen, mich umzugucken, und da... Danke, Salvatore, danke. Das mag vorerst genügen. Am Tatort ist seitdem, wie ich hoffe, nichts verändert worden. No, Professore, no. Alles ist noch genauso wie gestern Abend. Sogar der Patrino. La Mama wollte, dass wir ihn in den Salon bringen und aufbahren. Aber ich habe sie dann doch überzeugt. Wir müssen ihn liegen lassen bis nach der fachmännischen Untersuchung, habe ich ihr gesagt. Sehr gut, Rossi. Dann wollen wir die fachmännische Untersuchung nicht länger hinauszögern. Führen Sie mich in die Bibliothek. Die Bibliothek war ein großer Raum, in dem sich kein einziges Buch befand. Stattdessen gab es zusammengesackt im Sessel die Leiche des Don Pasquale Malavita und vor der Fensterwand links, zwischen zwei Bogenlampen, eine große Plattenkamera auf ihrem Stativ. Eins der beiden Fenster stand offen. Der dichte Vorhang war zurückgezogen. Auf dem Parkettboden neben der Kamera war ein kleines Trümmerfeld. Holzstücke, Metallfragmente, Glassplitter. Unter dem offenen Fenster lag ein Revolver. Bitte, bitte. Alles noch so, wie wir es gestern vorgefunden haben. Nur die Lampen haben wir abgeschaltet. Und der Fotograf ist nicht mehr da. Der Fotograf? Ja, als ich reinkam, lag er hinter seiner Kamera, weggetreten. Beule am Hinterkopf. Ich habe ihn wach gemacht. Wir haben ihn natürlich hier im Haus behalten. Er ist schließlich ein wichtiger Zeuge. Der einzige, genau genommen. Wenn Sie ihn sprechen wollen, Professor... Später, mein guter Rossi, später. Da wir uns nun schon einmal hier befinden, sollte die Inspektion des Tatortes Vorrang haben. So. Was jetzt kam, das kennen Sie schon, meine Damen und Herren, nicht wahr? Tatortbesichtigung à la Van Dusen. Der Professor wanderte herum, scheinbar geistesabwesend, murmelte vor sich hin und schien sich für seine Umgebung nicht im Mindesten zu interessieren. 5 Minuten vergingen, 10 Minuten, eine Viertelstunde. Dann hatte er wohl genug Atmosphäre aufgesogen. Jedenfalls blieb er stehen und untersuchte die Leiche. So. Kurz, aber gründlich. Sie können ihn fortschaffen lassen, Rossi. Was haben Sie rausgekriegt, Professor? Don Pasquale Malavita wurde erschossen. Ach was. Und dafür lässt man sich an einen Spezialisten kommen. Bei diesem auf dem Fußboden liegenden Revolver vom Typ Smith & Wesson dürfte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die Mordwaffe handeln. Ja. Ist derselbe Revolver wie auf der Fotografie? Ja, das ist auch nicht gerade neu. Also wenn Sie nicht ein bisschen fixer arbeiten, Professor, dann sehe ich schwarz für Sie. Denken Sie an Mitternacht und an den Hudson. Sie haben die Leiche wirklich nicht berührt. Ich sage es Ihnen noch mal, Professor, nein. Demnach ist die Schusswunde in der Stirn nicht gesäubert worden. Nein, warum? Merkwürdig und aufschlussreich, äußerst aufschlussreich. Also ich sehe nichts Besonderes an der Wunde. Auch ich sehe an der Wunde nichts Besonderes. Und gerade dies, mein guter Rossi, ist das Aufschlussreiche. Van Dusen, wie er leibt und lebt, kühl, überlegen und rätselhaft. Aufschlussreich waren für ihn offenbar auch die kleinen Bruchstücke auf dem Boden an der Kamera. Er bückte sich und nahm jeden einzelnen Splitter genau in Augenschein. Das war mal eine Kamera. Eine kleinere als die da auf dem Stativ. Esposito hatte sie neben sich auf den Fußboden gelegt und der Mörder ist draufgetreten, wie es aussieht. Warum wohl? Warum was, Professor? Warum hat der Mörder, dem so viele Quadratmeter freien Fußboden zur Verfügung standen, seinen Fuß ausgerechnet auf eine kleine Kamera gesetzt? Sofern an dieser Stelle tatsächlich eine Kamera lag. Gewiss, die Fragmente aus Holz und Leder dürften zu einem fotografischen Apparat von geringer Größe gehört haben. Desgleichen dieser verbogene Metallrahmen. Vermutlich eine jener modernen Rollfilmkameras. In diesem Falle sollten sich wenigstens einige kleine Überbleibsel des Films entdecken lassen. Doch davon sehe ich nichts. Gar nichts. Und was ich hier an Glassplittern wahrnehme, scheint mir für ein handelsübliches Objektiv bei weitem nicht ausreichend zu sein. Nun, über all diese Sonderbarkeiten wird uns der Fotograf aufklären, dieser Mr. Esposito, Professor. Tony Esposito. Soll ich ihn holen? Noch einen Augenblick, Rossi. Zuvor wünsche ich Fortgang und Ende Ihrer eigenen Geschichte zu vernehmen. Erinnere ich mich recht, und daran dürfte wohl kaum ein Zweifel bestehen, so verließen Sie Ihren Kollegen Salvatore vor der verschlossenen Tür dieses Raumes und eilten aus dem Hause sowie um das Haus herum in der Absicht, die Bibliothek von hinten durch eines dieser Fenster zu betreten. Genau, Professore. Und wie ich um die Ecke biege, da sehe ich, wie jemand aus dem Fenster springt, aus dem hier, das jetzt offen steht, und in den Garten rennt. Jemand ganz in Schwarz mit einer Maske vor dem Gesicht. Das kam mir verdächtig vor. Ach, wirklich? Ich, ja. Ich rufe, halt, stehen bleiben. Aber der Kerl kümmert sich nicht darum, rennt er weiter, ich hinterher. Aber er war leicht, also ich vielleicht auch jünger. Und er hatte einen ziemlich großen Vorsprung, als er an der Mauer ankam. Ja, und dann... Die Hunde, Rossi. Wie reagierten Ihre Wachhunde? Na, überhaupt nicht, Professor. Haben nicht einmal gebellt. Ach, das ist interessant. Fahren Sie fort, Rossi. Der Kerl kam also zur Mauer, an der Südseite. Ich kann Ihnen die Stelle zeigen, wenn Sie wollen. Da hing eine Strickleiter. Der Kerl turnte rauf, zog die Leiter hinter sich hoch und sprang an der anderen Seite runter. Ich hörte, wie ein Automobil gestartet wurde. Aber als ich oben auf der Mauer war, das ging nicht so schnell ohne Leiter, da war nichts mehr zu sehen. Das heißt doch, das hier. Ein Stück Stoff. Schwarz. Unregelmäßig abgerissen. Ich hab's auf der Mauer entdeckt, da, wo der Kerl drüber gestiegen war. An einer Glasscherbe. Ich hab's eingesteckt und dann bin ich zurück zum Haus. Das ist alles, Professor. Ja, was sagen Sie dazu? Eine höchst ungewöhnliche Geschichte, mein guter Rossi. Mit noch ungewöhnlicheren Implikationen. Und nun laufen Sie und bringen Sie mir den Fotografen Esposito ins Untersuchungszimmer. Fünf Minuten später erschien er vor dem Hohen Kriminalgericht, sprich vor Professor van Dusen. Tony Esposito, Fotograf aus der Bronx. Ein kleiner Mann, um die 40, der gern und viel redete, mit Mund, Händen und Füßen. Ich kann's immer noch nicht fassen, Professor. Ein Mord an Don Pasquale, direkt vor meiner Nase. Porca Madonna! Wenn ich das Theresa erzähle. Theresa ist meine kleine Frau, Professor. Sie werden Ihre Version des Vorgefallenen zunächst einmal mir erzählen, Esposito. Wenn ich bitten darf, kurz, knapp, konzis. Und von Anfang an. Aber sicher, Professor, ganz wie Sie wollen. Also, es war vor einer Woche, da kam Joe Rossi in mein Studio und sagte, Tony, der Patrino will mal wieder fotografiert werden. Und ich sagte... Ich sagte kurz, knapp, konzis, Esposito. Aber der andere Herr hat doch gesagt von Anfang an... Was der andere Herr sagt, hat Sie nicht zu interessieren, Esposito. Sie haben sich nach mir und nur nach mir zu richten. Okay, Professor. Also, wann und wo soll ich anfangen? Gestern Abend, Esposito. Sie betraten die Bibliothek. Sie. Zogen die Tür hinter sich zu. Haben Sie sie auch abgeschlossen? Aber nein, Professor, warum sollte ich? Sie stellten Ihre große Kamera auf. Don Pasquale Malavita setzte sich in Positur. Und dann habe ich das erste Bild gemacht. Porträt eines alten Herrn im Sessel. Versonnen. Weiter, Esposito. Und denken Sie daran, konzis. Ich denke an nichts anderes, Professor. Also, erstes Bild fertig. Ich wechsle die Platte und überlege, wie ich das zweite anlegen soll. Dann gehe ich wieder unter den Umhang, den Gummiball vom Abzug in der Hand. Und wie ich durch den Sucher gucke, was sehe ich? Na? Ich sehe Don Pasquale. Aber er ist gar nicht zielstrebig und energisch. So habe ich mir nämlich das zweite Bild gedacht. Porträt eines Geschäftsmannes, tatkräftig. Sondern? Die Augen sind aufgerissen. Der Mund steht offen. Er wird erschreckt. Und er sieht nicht ins Objektiv, er sieht rechts neben die Kamera. Ich denke, Nanu. Plötzlich höre ich ein Geräusch hinter mir. Ich denke nochmal, Nanu. Und will gerade hochkommen, da kriege ich was auf den Kopf. Ich sehe Sterne, sacke zusammen. Langsam. Und dabei, das weiß ich genau, drücke ich auf den Auslöser. So eine Art Reflex, verstehen Sie? Ich denke zum dritten Mal, Nanu, und dann bin ich weg. Bewusstlos. Hm. Beugen Sie sich mal vor. Wenn es Ihnen Freude macht, Professor. Au! Ein leichtes Hämatom am Hinterkopf, zweifellos. Berichten Sie weiter. Ja, also, wie ich wieder zu mir komme, da sehe ich, was passiert ist. Ich denke... Nanu? Nein, nicht Nanu. Ich denke, porco Dio, Don Pasquale ist tot, wenn ich das Teresa erzähle. Damit es ein bisschen schneller geht, übernehme ich den Rest von Espositos Geschichte. Er erinnerte sich an seine Reflexbewegung und entwickelte mit Unterstützung der Herren Rossi und Salvatore die beiden belichteten Platten. Ergebnis: ein normales Porträt des verewigten Don Pasquale und die uns bereits bekannte Fotografie. Der Mord. Dramatisch-künstlerische Momentaufnahme. Ein bemerkenswertes kriminologisches Dokument. Danke. Ich bin fertig mit Ihnen, Esposito. Bring ihn weg, Frankie. Okay, Joe. Noch eine Frage, Esposito. Sie hatten gestern eine zweite Kamera bei sich? Habe ich immer, Professor. Ein kleiner Rollfilmapparat von Eastman Kodak. Falls die große Plattenkamera mal streikt. Ist mir zwar noch nicht passiert, aber man kann ja nie wissen. Ich habe ihn gestern auf den Fußboden gelegt, in Griffweite. Und der Mörder muss draufgetreten sein. Nichts mehr zu retten. Balk, Objektiv, alles hin. Ja, ja, ja, ja. Danke. Sie können gehen, Esposito. Danke. Kommen Sie, Toni. Das war's, Professore. Tatort untersucht, Zeugen vernommen. Die Sache ist klar. Finden Sie, Rossi? Sicher. Ein maskierter Mörder schleicht sich auf Grundstück, unbemerkt. Ein Kunststück angesichts Ihrer Wächter und abgerichteten Hunde, um nicht zu sagen, ein Wunder. Oh mein Gott, Professore, jedes Loch kann man nicht stopfen. Der Mörder steigt durchs Fenster in die Bibliothek ein, schlägt Esposito nieder und erschießt den Patrino. Dabei wird er fotografiert, aber das weiß er nicht. Dann wirft er den Revolver weg und verschwindet. Ich bin ihm auf den Fersen, aber er kann entkommen. Ja, ja, so weit, so gut. Oder auch nicht. Frage, wer ist der Mörder? Nicht so hastig, mein lieber Hedge. Fragen wir doch zunächst nach einem möglichen Motiv. Was meinen Sie, Rossi? Hm, vielleicht steckt die Konkurrenz dahinter. Wir sind ja nicht die einzige Firma in unserer Branche, aber die beste. Und darum sind die anderen sauer. Die Deutschen, die Iren. Und besonders die alteingesessenen Amerikaner mit den guten holländischen Namen. Was Sie nicht sagen, Rossi. Da sind Sie anderer Meinung, Professor? In der Tat, mein guter Rossi. Die näheren Umstände des Verbrechens sprechen gegen eine direkte Beteiligung Außenstehender. Don Pasquale wurde während einer fotografischen Sitzung erschossen, das heißt zu einer jener höchst seltenen Gelegenheiten, bei denen er nicht von Leibwächtern umgeben war. Ein Zufall? Unmöglich. Der bzw. die Täter sind innerhalb ihrer Organisation zu suchen, Rossi. Sehr gut, Professor. Sehr, sehr gut. Wäre doch schade, wenn so ein schlauer Mensch wie Sie für immer im Hudson verschwindet. Sie sind mir sympathisch, Professor. Ich will Ihnen eine kleine Hilfestellung geben. Sehen Sie sich nochmal die Fotografie an, die wir Ihnen heute früh vor die Tür gelegt haben. Achten Sie besonders auf den Mörder. Fällt Ihnen was auf, Professor? Einiges, Rossi. Sehen Sie, dass der Mörder den Revolver in der linken Hand hält? In der linken Hand, Professor. Und sehen Sie an derselben linken Hand den Ring? Ein heller Ring, vermutlich aus Silber. Er zeigt drei griechische Buchstaben, ineinander verschlungen. Phi Beta Kappa. Phi Beta Kappa, das ist doch eine Studentenverbindung. Gewiss, mein lieber Hedge, eine sogenannte Fraternität, wie sie auch an jener Universität existiert, welcher ich die Ehre habe, anzugehören. Und wissen Sie, Professor, welcher Linkshänder in New York Jura studiert und zu dieser Fraternität gehört? Ja, sagen Sie schon, Rossi. Der junge Charles Malavita. Der Enkel des Patrino, der Mann, der sein Nachfolger werden soll. Ach, ich dachte, das wird La Mama. Meine Frau als Patrino, unmöglich. La Mama ist Chefin nur für die Übergangszeit, bis alles geklärt und geregelt ist. Und wissen Sie noch was, Professor? Der Revolver in der Bibliothek gehört Charles. Und wenn ich es mir so überlege, der Kerl in Schwarz, hinter dem ich gestern hergerannt bin, das könnte gut Charlie Malavita gewesen sein. Deshalb haben ihm die Hunde auch nichts getan. Also an Ihrer Stelle, Professor, würde ich gleich zu La Mama gehen und ihr sagen, was Sie rausgekriegt haben. Charlie ist hier, heute Mittag aus New York gekommen. Den Rest übernehmen wir. Und Sie können in aller Ruhe nach Hause fahren. Sie haben es ein wenig zu eilig, Rossi. Selbst ein Professor von Dusen benötigt ab und an eine Pause. Eine gewisse der Analyse und Synthese der deduktiven und induktiven Logik, kurz der Deliberation gewidmete Spanne Zeit. Es ist jetzt 15.20 Uhr. Ich ersuche La Mama, sich um 10 Uhr abends in der Bibliothek einzufinden, nebst den von mir vernommenen Zeugen sowie den führenden Mitgliedern ihrer Organisation. Bis dahin... Lassen Sie uns was zu essen und zu trinken bringen. Bitte? Ja. Nun gut, auch das. Vor allem aber sorgen Sie dafür, dass ich nicht gestört werde. In der Bibliothek der Villa Palermo. Spannung lag in der Luft. Die Leiche war nicht mehr da, die Kamera und was sonst noch zur Ausrüstung des Mr. Esposito gehört hatte, auch nicht. Stattdessen stand an der Wand ein hölzernes Fass, nicht so groß, und daneben lagen ein Baseballschläger und ein Schlachtermesser. Auch eine alte Sitte bei uns. Verrätern und Mördern innerhalb der Firma schneiden wir die Kehle durch, dann zerschlagen wir ihnen die Knochen und stopfen sie in ein Fass. Und das rollen wir an eine Stelle, wo er schnell gefunden wird. Als Warnung sozusagen. Ich bitte um Ruhe. Anwesend waren, außer dem Professor und mir natürlich, La Mama, Rossi, Salvatore, Esposito und diverse anonyme Herren mit breiten Schultern und ausgebeulten Jacken. Und ein blasser junger Mann mit Brille. Charles Malavita, designierter Nachfolger und mutmaßlicher Mörder seines Großvaters. Es sah gar nicht gut für ihn aus. Van Dusen referierte kurz und prägnant, was Rossi ihm gesteckt hatte. Und so scheint denn alles darauf hinzudeuten, dass Don Pasquale Malavita von seinem Enkel Charles getötet wurde. Oh, Carlo! Sag, dass es nicht wahr ist, o nipote mio. Es ist nicht wahr, Mama. Gestern, kurz vor 6, als Großvater umgebracht wurde, war ich in New York, in meiner Bude. Ich habe gearbeitet an meiner Dissertation, das Phänomen der organisierten Kriminalität in strafrechtlicher Sicht. Allein? Ich immer allein, immer allein arbeiten. Ein mieses Alibi, Charlie. Wo ist dein Revolver? Was weiß ich? Ich habe ihn seit Monaten nicht gesehen. Ich brauche keinen Revolver. Wirklich nicht, Charlie? Und in der Fraternität Phi Beta Kappa bist du wohl auch nicht. Doch, aber ich bin nicht der Einzige. So einen Ring tragen viele. Und Linkshänder bist du auch. Du bist der maskierte Mörder auf der Fotografie, Charlie. Du kannst ihn nicht wegdiskutieren. Darf ich Sie daran erinnern, Rossi, dass die Leitung dieser Sitzung noch immer in meiner Hand liegt? Ich fahre fort. Nur ein einziger eigentlicher, um nicht zu sagen ausschließlicher Beweis liegt gegen Charles Malavita vor. Die Fotografie. Doch dieser Beweis, verehrte Anwesende, ist keiner. Die Fotografie ist gefälscht. Bereits beim ersten flüchtigen Blick auf den mir zugestellten Abzug war es mir klar, es handelt sich um eine Montage, um eine Kombination zweier verschiedener Negative. Das müssen Sie uns erklären, Professore. Mit Vergnügen, meine Gnädigste. Punkt 1. Trotz der dargestellten dramatischen, ja hektischen Situation erscheinen beide Personen gestochen scharf, als hätten sie sich für den Fotografen in Positur gestellt bzw. gesetzt. Bei einer authentischen Aufnahme wäre zumindest die Figur des Mörders da in schneller Bewegung aufgenommen, unscharf oder, wie der volkstümliche Ausdruck lautet, verwackelt. Punkt 2. Die Figur des Mörders wirkt nicht nur scharf, sondern auch besonders intensiv umrissen. Gerade diese kräftige, überdeutliche Konturierung ist ein eindeutiger Hinweis auf eine Montage. Come? Non capisco niente, professore. Lassen Sie mich kurz erklären, auf welche Weise vorliegende fotografische Montage angefertigt wurde. Der Monteur, so wollen wir ihn bezeichnen, nahm zunächst den sogenannten maskierten Mörder auf. Allein, vor neutralem Hintergrund. Von dieser Plattenaufnahme stellte er einen Papierabzug her, ein Positiv. Er schnitt die Figur sorgfältig aus und klebte sie sodann daher die Kontur auf das Positiv einer früheren Porträtaufnahme von Don Pasquale Malavita, welche sich in seinem Besitz befand. Er retuschierte das Gesicht des Porträtierten, sodass es Schreck und Entsetzen auszudrücken schien. Schließlich reproduzierte er dies so bearbeitete, kombinierte Papierpositiv auf eine Negativplatte. Resultat? Ein allem Anschein nach unwiderlegliches fotografisches Dokument. Ein stummer Augenzeuge des Mordes an Don Pasquale. Molto complicato, Professore. Was Sie sagen, kann nicht gemacht sein, alles gestern in Villa Palermo. Ausgeschlossen, verehrte Signora. Es handelt sich ganz ohne Frage um ein von langer Hand vorbereitetes Unternehmen. Gestern in der Villa Palermo fand lediglich der letzte Akt statt. Der Monteur brachte die noch nicht entwickelte Negativplatte der Montage mit und sorgte dafür, dass sie in der hiesigen Dunkelkammer entwickelt wurde. Toni Esposito? Wer sonst? Esposito besaß sowohl die notwendigen technischen Anlagen und Fertigkeiten als auch ein älteres Porträt von Don Pasquale. Nur er war in der Lage, Ihnen die präparierte Platte als hier aufgenommen zu unterschieben. Ich? Porca Madonna, was für ein Unsinn! Warum hätte ich sowas tun sollen? Weil Sie die allgemeine Aufmerksamkeit von einer ganz bestimmten Tatsache ablenken mussten, Esposito. Dass nämlich außer dem Opfer natürlich Sie und nur Sie zur Tatzeit am Tatort anwesend waren. Und Sie haben... Uno momento, Professore. Esposito è assassino? Jawohl. Esposito ist der Mörder Ihres Gatten. Er hat den Ihrem Enkel entwendeten Revolver in die Villa Palermo geschmuggelt. Versteckt in seiner zweiten Kamera. In der Bibliothek nahm er zunächst ein ganz normales Porträt auf. Dann ergriff er seine kleine Zweitkamera und stellte sich an die Tür, wie ich vermute, unter dem Vorwand, er wolle zur Vorbereitung eines zweiten Porträts eine Aufnahme aus veränderter Perspektive schießen, so sagt man ja wohl. Esposito drückte ab. Nicht den Auslöser der Kamera, sondern den Abzug des in ihr verborgenen Revolvers. Don Pasquale wurde nicht, wie es die Montage suggerierte, aus unmittelbarer Nähe erschossen. An seiner Wunde fanden sich keine Pulverspuren. Ein Fehler, Esposito, einer von mehreren Fehlern. Ich fahre fort. Unmittelbar nach dem Mord verschloss der Täter die Tür, öffnete ein Fenster, nahm den Revolver aus der Kamera, warf ihn zu Boden, wie auch die Kamera selbst, um diese dann durch einige kräftige Tritte zu zerstören. Perché, Professore? Weil niemand bemerken durfte, dass die Kamera erstens durch den Schuss beschädigt war und zweitens als Behältnis der Mordwaffe weder einen Film noch ein komplettes Objektiv enthalten hatte. Schließlich fügte Esposito sich die Beule am Hinterkopf zu, legte sich nieder und schloss die Augen. In seiner Kamera wartete die Platte mit der Montage auf ihre Entwicklung. Der mysteriöse Mord durch einen maskierten Unbekannten war angerichtet. Man konnte kommen. Ins Fass mit Esposito! Zitto! Zitto! Una problema, Professore. Wie hat Esposito Revolver in Villa gebracht? Beide Kameras sind aufgemacht und untersucht worden. Geduld, Signora, ich bin noch nicht am Ende. Espositos Geschichte von Anfang bis Schluss erlogen ist nicht die einzige falsche Aussage in diesem Fall. Esposito war lediglich ausführendes Organ. Er hatte einen Auftraggeber. Die Konkurrenz, habe ich mir doch gleich gedacht. Sie ehren, mein guter Rossi. Das Motiv ist nicht Konkurrenzneid. Es geht vielmehr um die Nachfolge ihres Patrino. Don Pasquale wurde ermordet. Sein Enkel sollte als sein angeblicher Mörder ausgeschaltet werden. Und Charles Vater? Marto, ein Opfer des Geschäftslebens. Ach so. Der nächste männliche Anverwandte? Rigoletto? Impossibile. Er ist bei Polizei und er ist stupido. So bliebe denn nur noch der tatkräftigste Mitarbeiter des Ermordeten, seine rechte Hand. Rossi? Rossi. Da der maskierte Mörder lediglich auf einer fotografischen Montage existierte, konnte Rossi ihn nicht hier auf dem Gelände gesehen und verfolgt haben. Rossi hat gelogen, um dem Märchen seines Gehilfen Esposito zusätzliche Glaubwürdigkeit zu verleihen. Rossi hat Espositos Kameras in der Dunkelkammer durchsucht und dabei natürlich den Revolver durchgehen lassen. Und schließlich, Rossi hat bei der Vorbereitung des Mordes Modell für den maskierten Mörder gestanden. Die Form seines linken Ohres verrät ihn. Insofern, und damit komme ich zum Schluss, enthüllt die gefälschte Fotografie denn doch auf besondere, fast poetische Weise die Wahrheit. Sie wurde fabriziert vom Mörder und zeigt den Drahtzieher des Mordes. Gnade. Ja, es war so, wie der Professor gesagt hat. Aber ich habe keine Schuld. Rossi hat mich verleitet. Er hat mir viel Geld versprochen und gesagt, es kommt Salvatore, nie raus. Salvatore, Mimo, Leone, Rocco, wir brauchen noch ein Fass. Am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe wurden an der Kreuzung Broadway 9th Avenue zwei Fässer entdeckt. Was drin war, wissen Sie. Detective Sergeant Caruso übernahm den Fall. Kriegt aber nichts raus. Aus Rücksicht auf die Familie, meinte Van Dusen. Aber ich bin überzeugt, aus natürlichem Mangel an Intelligenz. Er ist eben, wie seine Tante so richtig sagt, stupido. Ein paar Tage später, gegen Abend, saß ich mit dem Professor in seinem Salon zusammen. Wir sprachen gerade über den Mafia-Fall, als ein leicht verstörter James in der Tür auftauchte. Herr Professor, eine Dame nebst Begleitung. Ah, nix, Dame. Es ist La Mama. Und La Mama sagt grazie, Professor. Tante grazie. La ringrazio sentitamente. Und La Mama bringt Ihnen una serenata. Und das hier. Ecco. Oh. Gekocht con amore in mano propria. Lassen Sie es sich gut schmecken, Professor. Ja, ich... Und Sie auch, Signor Hatch. Mamma mia. Und damit stellte sie auf den Tisch eine Schüssel Spaghetti. So groß wie die Kuppel vom Kapitol.